Ja, vielen lieben Dank für die nette Ankündigung. Auch nochmal sehr viel Dank für die Einladung. Es ist immer sehr schön, gerade von Gruppen irgendwie eingeladen zu werden, die einen selbst auch so ein bisschen mitpolitisiert haben oder so und dann die Ehre zu haben, mal auf der anderen Seite zu stehen oder so. Genau, ist auch schon eine persönliche Freude für mich. Zu mir muss ich, glaube ich, jetzt dann gar nicht mehr viel sagen und wird einfach relativ direkt anfangen. Vielleicht noch so als kleine Vorbemerkung, was ja vielleicht auch ganz interessant sozusagen für euch ist. Große Teile von dem Vortrag sind Teile aus dem Buch. Also es ist vor allem so das erste und das vierte Kapitel. Uns ist das erste Mal, dass ich diesen Vortrag halte. Also ihr kriegt jetzt sozusagen so die erste quasi Lesung des Buchs auch so ein bisschen mit. Und im Buch ist es aber alles so ein bisschen simpler und ich habe jetzt nochmal so ein paar mehr, man könnte sagen, so metatheoretische Sachen nochmal, also wie so Bemerkungen, weil es ja vor allem so um diese Frage geht, was ist eine materialistische Kritik an Männlichkeit? Und dazu gibt es jetzt nochmal so ein paar Bemerkungen einfach mehr, die jetzt im Buch eher nicht drin vorkommen. Und würde einfach anfangen, wenn es um die Kritik an Männlichkeit geht, dann geht es ja meistens um so Typen wie mich, also cisgeschlechtliche Heteromänner, Männer, die schon bei der Geburt als Männer eingeordnet wurden und Männer, die Frauen begehren. Das finde ich ziemlich verständlich und auch naheliegend oft, weil die sind einfach erfahrungsgemäß das größte Problem und die entsprechen sozusagen in der Regel auch am ehesten dem patriarchalen Begriff von Männlichkeit. Aber was ist mit Männern, die homosexuell und oder transgeschlechtlich sind? Was ist mit den Männern, die den patriarchalen Vorstellungen von Männlichkeit nicht entsprechen können oder nicht entsprechen wollen? Und was mit irgendwie Menschen, die so männliche Anteile haben, aber sich selbst gar nicht als Mann begreifen und so weiter? Ich würde gerne erstmal von der Frage ausgehen, wen meint die Kritik an Männlichkeit eigentlich wirklich? Und in Bezug auf diese Frage hat sich so ein bisschen durchgesetzt, sowohl in der Akademie, also in so Unikontexten, als auch in so eher aktivistischen Kreisen, eher Linken, dass man gar nicht mehr von Männlichkeit spricht, sondern eigentlich nur noch von Männlichkeiten spricht, im Plural. Und dahinter steckt, das finde ich auch nicht ganz unverständlich, Vorhaben, dass man so der unterschiedlichen Lebensrealität von Männern halt gerecht wird und Männlichkeit als so ein Phänomen so ausdifferenzieren kann, vor allem auf so unterschiedliche andere Herrschaftsverhältnisse, wie dann Überschneidungen mit Rassismus oder so. Aber Variationen, würde ich sagen, sind noch lange keine Alternativen. Also Variationen sind immer Variationen von etwas. Und ich denke, das darf halt nicht aus dem Blick verloren gehen. Wenn man über Männlichkeiten spricht, geht leider ziemlich schnell ein Begriff davon verloren, was Männlichkeit eigentlich ist, im Singular. Und dass alle Männlichkeiten was mit Männlichkeit zu tun haben müssen, auch im Singular, sonst wären sie keine Männlichkeiten. Die Verkürzung von Männlichkeit auf männliche Identität, die ja so im Alltagsverstand auch so das Gebräuchlichste ist, aber auch mittlerweile in vielen linken Theorien steht dieser Einsicht, glaube ich, eher im Weg. Weil das ist ja irgendwie auch erstmal klar, irgendein linksradikaler Transmann lebt nicht die gleiche Männlichkeit wie irgendein cisgeschlechtlicher Burschenschaftler. Das ist relativ leicht irgendwie einsichtig. Also die haben irgendwie nicht die gleiche Männlichkeit, aber trotzdem sind das halt beides Männer und die stehen in einem ganz spezifischen Verhältnis zu Männlichkeit eben im Singular. Und das muss man irgendwie noch auf den Begriff bringen können, meiner Ansicht nach. Der Ausgangspunkt meines Vortrags ist deswegen nicht Männlichkeit als Identität und auch nicht Männlichkeit als einfach nur so eine kulturelle Vorstellung, also im Sinne von irgendwie, was weiß ich, Männlichkeit halt stark sein oder so, sondern ich würde gern für euch entwickeln, Männlichkeit als patriarchale Subjektivität, also als ein ganz bestimmtes Verhältnis, das die Einzelnen zu sich, zu anderen und zu der Welt sozusagen einnehmen müssen, was eben immer schon mit kapitalistischer Vergesellschaftung zu tun hat und auch mit geschlechtlicher Herrschaft. Das würde ich euch jetzt gern so ein bisschen plausibel machen mit dem, was ich eine materialistische Gesellschafts- und Subjektkritik nennen würde. Und das würde ich erst euch mal versuchen, so ganz allgemein zu umreißen und es dann immer mehr auf Männlichkeit und dann auch männliche Gewalt so zuzuspitzen. Und dann auch nochmal so die Frage, was ist Subjektkritik? Weil ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht unbedingt alle kennen. Und ich würde es erstmal abgrenzen von dem, was so die üblichen Antworten sind, weil wenn man so in linken Kreisen fragt, was ist eigentlich so ein Phänomen wie Männlichkeit oder wie entstehen so Ideologien wie Sexismus, dann ist die erste Antwort, die oft kommt, eher was, was so in Richtung Konstruktivismus geht. Also da ist die Antwort, das sind sozial wandelbare kulturelle Normen, die halt für den Zweck existieren, dass man damit soziale Herrschaft so naturalisieren kann oder essentialisieren kann. Und da könnt ihr ruhig an sowas denken, wie halt so diese herrschenden Vorstellungen von Männlichkeit, die halt irgendwie zum Beispiel in Filmen oder Zeitschriften produziert werden, aber eben halt auch irgendwie in unserer Vorstellung von Biologie oder so dieser Evolutionspsychologie oder so, die dann halt alle so immer so dieses Männer sind halt so und so, Männlichkeit ist halt so und so, versuchen das halt so zu konstruieren und als was nicht gesellschaftlich hergestellt ist, sondern als was Natürliches irgendwie darzustellen. Die andere Antwort auf die Frage, was ist Männlichkeit und was ist eigentlich Sexismus, die eher so aus einer orthodox-marxistischen Ecke kommt, ist, dass das aus einer Verdinglichung von sozialen Verhältnissen entsteht. Also da sagt man, Männer und Männlichkeit, das ist eigentlich nicht viel mehr als so eine soziale Spiegelung der Produktionsverhältnisse, vor allem eben der geschlechtlichen Arbeitsteilung. Das heißt, dass Männer irgendwie für Stärke stehen, das hat einfach was damit zu tun, dass Männer halt die sind, die sozusagen auf der Kloppe den Hammer schwingen und im Krieg vernutzt werden. Und deswegen stehen die halt für Stärke, weil dafür muss man stark sein, sozusagen. Sagen, ne? Und es hat einfach was mit den materiellen Notwendigkeiten der Leute zu tun. Das ist hauptsächlich eine Sache für Männer, also wird diese Verbindung hergestellt, fertig sozusagen. Und Sexismus ist dann in diesen Analysen meistens sowas wie eine Rechtfertigungsideologie. Also es gibt einfach das Herrschaftsverhältnis und der Sexismus ist sozusagen einfach nur wie so das ideologische Schmiermittel, damit Menschen das akzeptieren. Das finde ich auch schon relativ brauchbar, also finde ich, geht in eine ganz gute Richtung. Reicht aber meiner Meinung nach nicht aus, weil beide Ansätze übersehen, also einmal dieses, es gibt da so eine nur konstruierte Natürlichkeit bei Geschlecht und dieses andere, nee, Geschlecht, das ist eigentlich nur so eine Spiegelung von materiellen Verhältnissen und sonst nichts. Das übersieht beides meiner Meinung nach, dass die bürgerliche Gesellschaft tatsächlich sowas wie eine gesellschaftliche Natur des Menschen hervorbringt. So eine zweite Natur, könnte man sagen. Und dass die Einzelnen, also die Einzelsubjekte, müssen die sich auch aktiv aneignen und vertreten. Also damit ist nicht gemeint, dass es irgendein menschliches Wesen gibt, irgendwie, was ich jetzt irgendwo verorte in der Seele oder in der Natur oder so, sondern dass unter der Herrschaft von Staat und Kapital einfach was entsteht, was Andrea Truhmann, das ist eine feministische Subjektkritikerin, mal disziplinierte Natur genannt hat. Also die Menschen müssen sich auf eine ganz spezifische Weise zurichten. Die müssen eine ganz bestimmte Form annehmen, um an dieser Gesellschaft überhaupt teilhaben zu können, um überhaupt überlebensfähig zu sein in dieser Gesellschaft. Und das sagt sie, und das finde ich auch sehr überzeugend, diese Natur des Menschen unter Staat und Kapital, die wird halt an der vermeintlichen oder realen Eignung zum wahren Besitzer sein und Staatsbürger sein gemessen. Also Menschen sind irgendwie unterschiedlich, die können denken und wollen so ein bisschen, wie sie wollen. Was sie aber in diesen Verhältnissen immer sein müssen, sind halt Subjekte des Warenbesitzes und Subjekte des Staates. Das geht nicht anders. Und wenn man das nicht ist, dann muss man ziemlich schnell den sozialen Tod fürchten oder den realen Tod. Also wer kein erfolgreicher Warenbesitzer ist in diesen Verhältnissen, der verhungert tendenziell zum Beispiel. Und wer kein Staatssubjekt ist, wird zum Beispiel von der EU im Mittelmeer, jetzt ist die Sprachkonstruktion komisch, aber man ertrinkt im Mittelmeer zum Beispiel, weil man eben halt nicht mehr der Obhut von einem Staat irgendwie unterliegt und andere Staaten sich aber nicht mehr für einen interessieren und einen nicht mehr verwerten wollen. Das so als so relativ verdichtete, brutale Beispiele, was das heißt. Man muss das sein, sonst geht es einem halt schlecht beziehungsweise an den Kragen. Das heißt, um das nochmal so ein bisschen zu wiederholen, weil für eine Kritik an Männlichkeit in Identität anzusetzen, ist eben eher irreführend, weil die Einzelnen im Kapitalismus so eine bestimmte Form annehmen müssen, eben diese Subjektform, die was mit eben halt Warenbesitz und Staatsbürgerschaft zu tun hat. Das heißt, die Menschen müssen gültige Menschen genau dieser Gesellschaftsform werden. Und diese Gesellschaftsform, das ist so die Pointe von der feministischen Subjektkritik, die ist männlich. Und das kann man historisch noch sehr leicht zeigen, weil da ist das einfach ganz konkret so gewesen. Bekanntlich galten ja die Menschenrechte des Bürgertums nicht für alle Menschen, sondern nur für Männer. Das heißt, das Staatsbürgerrecht jetzt in unseren Verhältnissen, also dass Frauen wählen dürfen und auch Ämter bekleiden dürfen, das ist erst seit 1918 so. Und bis 1958 waren Frauen auch keine vollen Warenbesitzer, also durften nicht voll sozusagen der Lohnarbeit nachgehen und Eigentum besitzen. Bis 1977, jetzt für die BRD, musste diese Arbeit, also wenn sie gearbeitet haben, noch, Zitat, mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar sein. Und ich würde aber meinen, dass halt auch nach diesen Änderungen, wo das jetzt nicht mehr in Gesetz gegossen ist sozusagen, dass Frauen aus dieser Subjektform ausgeschlossen sind, ist das idealtypisch und strukturell auch immer noch so, dass die bürgerliche Subjektform ein Geschlecht hat. Was man einfach relativ fix sozusagen daran sieht, was man womit den Geschlechtern halt verbindet, sozusagen. Alles, was in diesen Verhältnissen mit einer aktiven bürgerlichen Subjekttätigkeit zu tun hat, also die Selbstbestimmung, die Durchsetzungsfähigkeit, man ist vernünftig im Sinne von der Konkurrenz und im Sinne von so der staatlichen Weitsicht und so. Das ist alles klassisch männliche Eigenschaften und eben alles, was in diesen Verhältnissen eher die subjektive Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung untergräbt, wie halt Passivität, Abhängigkeit, Schwäche und so weiter, das gilt eben als weiblich oder gilt zumindest als unmännlich beziehungsweise als weiblich. Und jetzt nochmal so ein bisschen metatheoretisch, warum Subjektkritik? Weil es eben nicht reicht, meiner Meinung nach, nur auf die Verdinglichung der Verhältnisse zu schauen. Also so das, was halt in so bestimmten marxistischen Strömungen, also bei so, wenn ich kurz so ein paar Namen droppen kann, also bei so Leuten wie so Lukács oder auch so Adorno und so angesetzt haben, wenn die so von zweiter Natur reden, dann meinen die ja sozusagen immer, wie unter Kapitalismus sozusagen bestimmte, wie so quasi Naturgesetze entstehen und so eine entfremdete materielle Realität, zu der man sich halt verhalten muss. Und wenn man aber so die marxische Fetisch- und Entfremdungskritik ernst nimmt, dann ist da ja die große Pointe, dass sich diese Verhältnisse zwar hinter dem Rücken der Einzelnen durchsetzen und ihrer Kontrolle entzogen ist, also wir können diese Verhältnisse nicht gestalten, sondern wir sind ihnen unterworfen, aber sie entstehen trotzdem auch durch unser jeweils einzelnes Handeln. Also als vereinzelte Einzelne rödeln alle sozusagen in diesem System und in ihren Zwängen und ihren Formen mit sozusagen. Dadurch entsteht das Ganze, aber das Ganze ist ihnen dabei entzogen. Das heißt aber, dass man nicht einfach nur sozusagen strikt unterworfen ist. Man ist nicht einfach nur ein Objekt eben halt dieser Verhältnisse, sondern man ist eben auch ein Subjekt dieser Verhältnisse. Also man muss sich, um überleben zu können, auch aktiv zu diesen Verhältnissen verhalten. Und deswegen muss diese zweite Natur der Gesellschaft, muss sozusagen auch vom Subjekt als Natur, das muss sich dieser Natur anpassen. Das meint dieses Ding von Truman mit der disziplinierten Natur. Und also was ist das Geschlechterverhältnis? Geschlecht steht hier vor allem, also vor allem Weiblichkeit, steht hier für den Ursprung dieser Natur. Also warum es diese Natur überhaupt gibt, den mythischen Ursprung daran, wo sich diese Natur sozusagen reproduziert. Und eine andere feministische Subjektkritikerin, Karina Koretzki, hat das mal dann dritte Natur genannt. Also es steht nochmal sozusagen hinter der zweiten Natur, gibt es eigentlich wie nochmal eine Natur, die sozusagen nochmal versteckter ist und die man erst in den Blick bekommt, wenn man sich die Voraussetzungen anschaut von den Gesetzen von Staat und Kapital. Das heißt, nochmal ganz kurz zusammengefasst, vielleicht das bisher, das bürgerliche Subjekt ist der männliche Charakter des Menschen im kapitalistischen Patriarchat, könnte man sagen. Und weil das so ist, hat das was Allgemeines. Das heißt, Männlichkeit als patriarchalkapitalistische Subjektivität beschränkt sich nicht nur auf Männer. Und abseits von direkter Männerherrschaft unterliegen auch alle Geschlechter, zumindest mittlerweile, der Tendenz, Männlichkeit in gewissen Aspekten noch anstreben zu müssen, um einfach so Subjektivität und Macht über andere zu erlangen. Während halt die Angst vom Verlust des Subjektstatus eigentlich tendenziell auch bei allen Menschen als Angst vor Verweiblichung sich oft konkretisiert. So ein Beispiel, wo man das, glaube ich, so ganz gut sehen kann, ist so Phänomene wie so Femphobie, was so in so queeren Kontexten diskutiert wird. Also da, wo einfach dann gar keine Cis-Männer eigentlich anwesend sind und aber trotzdem immer wieder sozusagen die Beobachtung gemacht wird, Leute, die halt tendenziell eher Männlichkeit entsprechen, das sind die, die autonom, selbstbestimmt handlungsfähig sind, während so die, die eher halt Weiblichkeit verkörpern, tendenziell die sind, die halt mit Abhängigkeit, Schwäche und so weiter in Verbindung gebracht werden. Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise muss man sich dann nochmal die Frage stellen, selbst wenn man jetzt so einen allgemeinen Begriff von Männlichkeit hat, was sind dann jetzt eigentlich noch Männer? Weil die Frage stellt sich dann ja so ein bisschen, es ist nicht mehr so, ob Männlichkeit die eigene Geschlechtlichkeit prägt, sondern wie sie das tut. Und deswegen würde ich jetzt nochmal zur Frage kommen, was sind eigentlich Männer? Und da würde ich erstmal kurz vorausschicken, kein Mensch hat sich ausgesucht, ein bestimmtes Geschlecht zu sein. Das ist Unsinn, wenn Leute das behaupten. Sondern man wird das erst eben halt in einem komplexen und sehr widersprüchlichen Prozess von Zurichtung, Begehren, Identifikation und Abspaltung. Das hat aber trotzdem was mit den Einzelnen zu tun, dass sie das werden, auch wenn es keine bewusste Entscheidung ist. Und Männer, würde ich sagen, sind hier die, die mit dem Anspruch aufwachsen bzw. leben, die Versprechen des bürgerlichen Subjekts auch wirklich einlösen zu können. Also Männer sind in diesen Verhältnissen als Einzelne der Mensch, woran man auch schon dieses Ding sieht von, das ist die menschliche Natur unter dem kapitalistischen Patriarchat, entspricht Männlichkeit. Deswegen ist auch dieses sprachliche Ding von Mensch und Mann, ist in ganz vielen Sprachen das gleiche Wort und so. Bis heute dieses Ding, dass Medikamente zum Beispiel an Menschen getestet werden und dann finden die Leute irgendwann mal raus, fuck, irgendwie Leute mit einem hohen Östrogenspiegel kriegen voll die Probleme. Da hat aber niemand dran gedacht, weil man hat es halt an Menschen getestet und dann hat man halt nur Männer genommen, weil das war irgendwie klar, das ist das Gleiche. An sowas sieht man das, glaube ich, irgendwie immer so ganz gut. Also sie sind eben der Mensch, die allgemeine Norm, das allgemeine Individuum. Und dieser Subjektstatus hat aber immer auch schon Widersprüche und Brüche in sich. Unmittelbar nehme ich schon da, wo dieses, wie es schon angedeutet, bürgerliche Moment von Männlichkeit gibt. Also wenn Männlichkeit, wenn ihr da mitspringt, die Eignung zum bürgerlichen Subjekt ist, führt das in der Regel auch dazu, und das kann man auch empirisch ganz gut belegen, dass Männer sich tendenziell mehr so mit den Institutionen und Gesetzen von Staat und Kapital identifizieren als andere Geschlechter, weil die unmittelbarer auch was davon haben, sozusagen, und sich in denen sehen irgendwie. Gleichzeitig ist in diesem bürgerlichen Moment aber auch so ein bisschen das eigene Gegenteil angelegt, weil die Selbstbestimmung, Autonomie und Handlungsfähigkeit im kapitalistischen Patriarchat als Subjekt ist ja nur zu haben, wenn man sich den Gesetzen von Staat und Kapital unterwirft dafür. Das heißt, Subjekt sein heißt auch immer sich selbst zurichten und sich selbst unterwerfen. Das heißt, das bürgerlich-männliche Versprechen auf autonome Selbstbestimmung in diesen Verhältnissen wird ständig auch durch diese Verhältnisse wieder durchkreuzt und eingeschränkt. Deswegen in Männlichkeit, würde ich sagen, auch immer ein antibürgerliches Moment angelegt ist, wie so ein revanchistisches Element, das wie so eine Art trotzige Verachtung darstellt gegenüber den bürgerlichen Verhältnissen, weil sie einem eben diese Männlichkeitsversprechen machen und dann aber eigentlich nie einlösen. Also die Selbstbestimmung, die einem als Mann eigentlich zusteht, die kriegt man dann doch nie so zu 100% geliefert von diesen Verhältnissen. Und die feministische Publizistin Veronika Kracher, die ihr hoffentlich kennt, die sehr gute Arbeit macht, die beschäftigt sich viel mit so Misogynie als Radikalisierungspotenzial, vor allem so Männerrechtler und Incel, so Amokläufern und Terroristen. Und da ist halt das sich durchziehende Muster, dass das halt vor allem gekränkte Männer sind, die aus so einem ganz tiefen Ungerechtigkeitsempfinden handeln, weil sie halt der Meinung sind, eigentlich müsste ihnen die Welt zu Füßen liegen oder die Welt müsste ihnen zumindest offen stehen, komplett. Und sie finden das halt als eine absolute Unverschämtheit, dass das nicht so ist und ziehen daraus die Berechtigung, sich mit Mord und Totschlag an diesen Verhältnissen zu rächen dann. Was sich meistens dann bei ihnen auch konkretisiert mit Frauen und rassifizierte Fremde umbringen. Und das sind sozusagen diese innerbürgerlichen Widersprüche, die meiner Meinung nach in Männlichkeit schon immer angelegt sind. Und dann gibt es aber noch das Geschlechterverhältnis selbst, die nochmal einen ungleich viel schlechteren Bruch im Subjektstatus darstellen, meiner Meinung nach. Denn wie ihr sicher wisst, ist die patriarchale Rolle der Frau nicht nur kulturell das Gegenteil von Männlichkeit, sondern ist auch materiell ganz oft und auch immer noch ganz oft auf die Gegenwelt sozusagen des kapitalistischen Betriebs verwiesen. Die klassisch weibliche Sozialisation entspricht nicht der disziplinierten Natur, also da wird auch diszipliniert, aber nicht zum bürgerlichen Subjekt, sondern zur Sorge um das bürgerliche Subjekt. Also ganz klassisch sozusagen, Männer lernen sich selbst zu kontrollieren, damit sie ihre eigenen Interessen vertreten können. Frauen lernen sich selbst zu kontrollieren, damit sie sich selbst zurücknehmen können, um anderen zu ermöglichen, dass sie ihre Interessen vertreten können. Also im Privaten und in der Familie soll die Frau sich um die Voraussetzungen des kapitalistischen Patriarchats und seine Subjekte eben kümmern. Denn bevor das bürgerliche Subjekt sich gesellschaftlich verwirklichen kann, muss es erstmal als einsatzbereiter Warenbesitzer wiederhergestellt werden, also als ein relativ umsorgter Mensch, der in der Lage ist, sich am Markt zu behaupten. Und genauso braucht es eben auch ein neues Menschenmaterial für den Staat, vor allem so Kinderaufzug und so bedeutet. Und obwohl diese Sorgetätigkeiten materiell höchst notwendig sind, erscheinen sie eben eher als unsichtbare Selbstverständlichkeit, in der sich das System erhält. Und deswegen auch diese Pointe von Karina Koretzki mit der dritten Natur, diese komische Formulierung, das ist die Natur der Natur, also ist wie so der mystische Ursprungsort der Natur. Warum kann es diese zweite Natur der Gesellschaft überhaupt geben? Weil die sozusagen aus der mystischen Natur der Weiblichkeit herkommt. So ist das auch in den ganz vielen so bürgerlichen Ideologien, wird sich das ja so vorgestellt, ne? Mit so Mutter Gaia und so dieser ganze Scheiß halt. Staat, Kapital und Subjekt brauchen also materiell das Private, um sich daran zu reproduzieren. Gleichzeitig bleibt es immer das ausgelagerte und abgewertete andere des kapitalistischen Betriebs sozusagen. Und das ist ja eine ganz komische Konstruktion. Es gibt so diese gesellschaftliche Realität und dann gibt es so diesen mystischen Ursprung. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Fehler von ganz vielen marxistischen Gruppen, dass die behaupten, das Geschlechterverhältnis, das ist so eine Art wie so ein Relikt aus einer alten Zeit. Und das ist immer so dieses, dem Kapital ist ja eigentlich wurscht, wen es verwertet. Das hat doch immer diesen Tendenz zur Gleichheit irgendwie. Und irgendwann wird sich das erledigt haben mit dem Geschlechterverhältnis. Und die Pointe ist aber eigentlich gerade, dass es wie so eine doppelte Zeitlogik gibt. Also die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, die schreitet ständig voran. Aber die produziert gleichzeitig immer diese Ewigkeitsvorstellungen von Geschlecht, wie es eigentlich schon immer war und immer irgendwie sein wird und so. Und halt diese Geschlechtsnatur sozusagen nebenher. Also das ist so eine zentrale Pointe auch so von der feministischen Subjektkritik, dass eben gerade die bürgerliche Gleichheit immer die geschlechtliche Ungleichheit auch enthält. Und dass es deswegen immer so diese widersprüchliche Bewegung gibt, aber man halt sehr safe sozusagen voraussagen kann, dass sich halt in diesen Verhältnissen nie sowas wie Geschlechtergleichheit erreichen lassen wird. Jetzt nochmal zurück aufs Subjekt bezogen. Die Autonomie des bürgerlichen Subjekts beruht auf diesen Voraussetzungen und Widersprüchen und wird somit ein notwendiger Schein. Also sie muss in diesen Verhältnissen auch behauptet werden, um überhaupt überleben zu können, um selbstbestimmt leben zu können, um überleben zu können. Und gleichzeitig beruht sie halt eben immer auf Zwang, Unterwerfung, Unterdrückung und Auslagerung von bestimmten notwendigen Tätigkeiten und menschlichen Zügen. Und dieser allgemeine Widerspruch, der konkretisiert sich bei Männern, die ja diesen gesteigerten Anspruch haben, das männliche Souveränitätsphantasma, würde ich es nennen. Also eine Subjektivität, die so tut, als ob man tatsächlich, wirklich, also wirklich jetzt sozusagen, wirklich selbstbestimmt und unabhängig wäre. Und da wird halt die eigene Souveränität ständig behauptet, gerade weil es nicht so ist. Gerade weil das so prekär ist, muss die aber die ganze Zeit behauptet werden. damit lässt sich, denke ich, auch nochmals aus so einer materialistischen Perspektive so das füllen, was, um was es so, wenn ihr euch mal mit so Männlichkeitssoziologie auseinandergesetzt habt, damit beschäftigen die sich relativ viel. Also wie wird Männlichkeit so sozial hergestellt? Und die beschäftigen sich dann halt viel so dieses, wie treten Männer ständig in so kulturelle Konkurrenzkämpfe? Wer weiß am meisten? Wer ist am stärksten? Wer hat am meisten feministische Theorie gelesen? In profeministischen Kreisen, wer kann am meisten weinen? Also es gibt irgendwie immer halt diese Konkurrenzkämpfe, in denen Männer sich sozusagen gegenseitig darauf abklopfen, wer hier der Ordentlichste ist und sich dabei halt diesen ganz komischen Respekt- und Abwertungsdynamiken begegnen. Und vor so einer materialistischen Perspektive lässt sich da, glaube ich, ein sehr leichter Schluss auf die bürgerliche Subjektform zurückbeziehen, weil diese Gleichzeitigkeit von man respektiert sich und pusht sich auch gegenseitig so als Männer. Und gleichzeitig steht man aber immer so in der Konkurrenz, das entspricht ja ziemlich genau dem Verhältnis der bürgerlichen Subjekte untereinander. Also als Staatsbürger sind wir alle zu respektierende Gleiche irgendwie. Und als Warenbesitzer sind wir aber alle in ständiger Konkurrenz zueinander. Und der Witz sozusagen an der bürgerlichen Gesellschaft ist ja, dass die bürgerliche Gleichheit vor dem Gesetz ist ja die Basis für die materielle Ausbeutung und Ungleichheit. Also das ist ja sozusagen genau der Witz. Und genau der Form nach funktioniert auch Männlichkeitskonkurrenz. Man erkennt sich gleich an, um dann gegeneinander kämpfen zu können. Und darin gibt es aber auch Statusaufwertung und Respekt, weil das andere des bürgerlichen Subjekts findet hierin eben keinen Platz. Als Unmännlichkeit wird es bei sich selbst und bei anderen Männern unterdrückt und verfolgt, als Nichtmännlichkeit wird es verstoßen und ferngehalten. Und halt gerade Frauen und Queers werden deshalb in der Regel von Männern gar nicht erst als Subjekte anerkannt und behandelt. Die allgemeine Abwertung von denen im Patriarchat wird bei Männern dann auch relativ konkret zu offenem Hass, weil die eben die Projektionsfläche sind für die Bedrohung des eigenen Subjektstatus. Weil die sind keine Männer geworden, das muss man fernhalten von sich und das wird verachtet und verfolgt. In letzter Zeit, durch diese größtenteils unsäglichen Debatten über toxische Männlichkeit, ist ja auch relativ viel so geredet worden über das Leiden von Männern, also dass Männer auch irgendwie unter so Patriarchat leiden. Und da ist natürlich irgendwas dran, also wer sollte irgendwie verneinen, dass so diese Zurichtung zu bürgerlichen Subjekt irgendwie auch einfach scheiße ist oder dass so diese ständige Gewalt, die man sich selbst und anderen antut, um Mann sein zu können, auch irgendwie ein reales Leiden irgendwie auch darstellt. Doch die Wahrnehmung dafür führt eben bei Männern in der Regel fast nie dazu, dass es irgendwie zu sowas wie einem antipatriarchalen Aufbegehren kommt, dass eben so diese Notwendigkeit, männlich sein zu müssen, für sich und andere abschaffen will, sondern in der Regel führt das eben zu einem trotzigen Streben, sich jetzt erst recht als Mann, als Subjekt beweisen zu können. Oft eben halt auch darüber, dass man es anderen Männern und aber halt vor allem denen, die für einen selbst die Un- und Nichtmännlichkeit verkörpern, dass man es denen halt so richtig zeigt. Selbstmitleid über das eigene Scheitern am männlichen Souveränitätsphantasma und Chauvinismus gegen alles Un- und Nichtmännliche fallen in Männlichkeit, also fallen gerade halt bei Männern immer wieder so zusammen. Jetzt nochmal zugespitzt auf diese Frage, was sind Männer eigentlich im kapitalistischen Patriarchat? Der anarcho-kommunistische Autor Noah Sassanis, der einen ziemlich guten Text über Transmännlichkeit geschrieben hat, aus dem das jetzt auch stammt, der bietet die Metapher des Streikbrechers an dafür. Also er sagt, Männer sind die Leute, die der kapitalistischen Reproduktionsweise zwar unterworfen sind, also der patriarchalen kapitalistischen Produktionsweise unterworfen sind, aber halt dazu bereit sind, anderen Unterdrückten in den Rücken zu fallen, um sich selbst Vorteile zu sichern. Und ich finde, das ist ein relativ spannender Gedanke, mit dem ich aber zwei Probleme habe. Einerseits stellt er das Verhältnis von Männern zu geschlechtlicher Herrschaft, glaube ich, als ein zu bewusstes irgendwie dar. Und zweitens verspricht er so eine Verstrickung über so einen korrekten Klassenstandpunkt. Also sagt jetzt Sassanis. Also eigentlich müssten auch so, ne, der Streikbrecher, der kann ja einfach die Seite wechseln und beim Streik mitmachen. Da steht er auf der richtigen Seite, dann ist eigentlich alles cool. Und so argumentiert das Sassanis auch so ein bisschen. Also er sagt halt, das Patriarchat hat ja schon so wahre Profiteure, nämlich die Bourgeoisie. Und wenn Männer gegen die kämpfen wollen, dann ist eigentlich wieder auch ganz cool. Und ich glaube, so einfach ist das nicht. Weil Männer sind nicht nur einfach Profiteure und Komplizen des Patriarchats, sondern eben an ihnen gebildete Subjekte, die sich auch auf eine sehr spezifische Weise mit ihrer eigenen Zurichtung identifizieren. Und dieses Moment der Identifikation, das ist nicht einfach aus der Welt, nur weil die was gegen Staat, Kapital und Patriarchat haben, also weil die das doof finden. Und auch nicht, wenn die darum kämpfen, dass das abgeschafft wird. So einfach ist das eben nicht. Und mir erscheint es deshalb sinnvoller, womit ich dann zum Titel des heutigen Abends komme, Männer als konformistische Rebellen zu begreifen, weil Männer sich eigentlich in einem ständigen Zustand des Aufbegehrens auch befinden gegen Männlichkeit und gegen patriarchale Zustände, aber halt nicht in einem emanzipatorischen Aufbegehren, sondern in einem reaktionären Aufbegehren, weil sie in der Regel nämlich immer weiter in die Identifikation mit Männlichkeit führt und eben das trotzige Bestreben, jetzt halt erst recht sozusagen auftrumpfen zu können. Ihre Täterschaft ist deshalb nicht einfach feiger Verrat und sie lassen Frauen und Queers auch nicht einfach nur hängen, um selbst besser davonzukommen. Ich glaube, das ist eine Verharmlosung, weil sie hassen sich und die Frauen und Queers selbstständig und aktiv für das Nicht- und Unmännliche, weil sie in ihnen verkörpert sehen. Denn selbst mit besten Intentionen sind Männer in diesen Verhältnissen erstmal beides Chauvinisten und verbitterte Verlierer und als solche muss man sie, denke ich, ernst nehmen. Soweit erstmal eine Grundkritik aus so einer Warte von feministischer Subjektkritik von was ist Männlichkeit, was ist Männer. Und jetzt würde ich im letzten Drittel gerne nochmal auf so ein paar Probleme und Lücken zu sprechen kommen, die es meiner Meinung nach auch bei dieser Kritik irgendwie gibt. Weil dieses ganze Subjektding, ich würde sagen, das sind die nicht einfach für sich. Auch die feministische Subjektkritik neigt dazu, das Subjekt immer schon als eine sehr abgeschlossene Einheit zu denken, das eben aus materieller Notwendigkeit auf die Welt zugreift. Also es gibt dann immer so diesen Fokus von Naturbeherrschung für irgendwie so diesen materiellen Austauschprozess mit der Natur und Arbeit und so weiter. Und dieses ganze Ding von disziplinierter Natur, also man muss auch die eigene innere Natur sozusagen beherrschen. Aus dieser Konstellation wird dann aber meistens geschlossen, dass sowas wie Sexismus oder Misogynie und männliche Gewalt, wenn die sich überhaupt mal angeguckt wird, was gar nicht so oft vorkommt, wird dann eigentlich immer nur als Effekt verstanden, was aus dieser Beherrschungssachen eben kommt. Um euch das mal zu demonstrieren, was ich damit meine, habe ich jetzt eine längere Passage aus so einem Text von Koschka Linkerhand, weitere feministische Subjektkritikerin, mitgebracht. Ein lesenswerter Text über Femizide. Da würde ich das gerne euch mal demonstrieren, was ich damit meine. Da schreibt sie, Zitat, Gewalt gegen Frauen ist ein strukturelles Problem bürgerlicher Subjektivität, Doppelpunkt, um dauerhaft zu Lohnarbeit, zu persönlicher Autonomie, aber auch zum Gehorsam gegen Gesetzte und Vorgesetzte fähig zu sein, muss das Subjekt seine Abhängigkeit von Fürsorge und Zuwendung sowie die Bedürfnisse nach Genuss und Passivität abspalten. Die Frustration, die daraus entwächst, wird in Kontrolle über Frauen und Kinder umgewandelt, sowie in Hass auf Homosexuelle, Transpersonen und Männer, die nicht als männlich genug oder aus rassistischen Gründen als unterlegen wahrgenommen werden. Im kapitalistischen Patriarchat wird Männern hauptsächlich diese gewaltförmige Subjektivierung angeboten, während Frauen stets mit der doppelten Anforderung konfrontiert sind, Subjekt und gleichzeitig auf die Reproduktion verwiesenes weibliches Nicht-Subjekt zu sein. Und bevor ich zur Kritik komme, würde ich das gerne nochmal unterstützen, was Linkerhand da sagt, weil ich finde, das stimmt alles, was da steht. Also ich habe kein Problem mit diesen Aussagen. Und das würde ich gerne nochmal bekräftigen. Also es ist wirklich so, nochmal um diesen Punkt stark zu machen, diese Verhältnisse schaffen eine tatsächliche Natur des Menschen als materielle Realität und Notwendigkeit. Und diese Natur des Menschen schafft auch immer ihr anderes. Also es gibt nicht nur die Natur des Menschen, sondern es gibt auch immer Unmenschen mit minderwertiger Natur, wie sie vor allem halt der Rassismus und die Behindertenfeindlichkeit definiert. Es gibt immer auch Menschen mit abartiger Natur, wie sie vor allem halt die Homo- und Transfeindlichkeit verfolgt. Und dann gibt es noch so Anti-Menschen, die verfolgt werden, weil sie die gesellschaftliche Natur angeblich unterlaufen. Das wirft der Antiziganismus vor allem eben Sinti und Roma vor. Oder weil die quasi allmächtig verdorben und manipuliert wird, was eben halt so der Antisemitismus vor allem jüdischen Menschen in die Schuhe schiebt. Und um diesen Punkt jetzt noch ein drittes Mal zu machen, in der Misogynie und im Sexismus geht es halt vor allem um den Ursprung dieser Natur. Also wo Frauen halt vor allem als Hüterinnen dieser Natur gleichzeitig verehrt und gehasst werden. Und es stimmt auch, das ist eine weitere Pointe von der Subjektkritik, dass das Subjekt sich halt dieser Natur anpassen muss und deswegen selbst auch aktiver Vertreter dieser Natur wird. Das heißt, selbst auch diese Ressentiments ganz oft vertritt. Und das halt nicht einfach nur was ist, was so Staat und Kapital kommandieren müssen oder so, sondern die Leute auch sozusagen eine eigene Leidenschaft halt an dieser Menschenfeindlichkeit entwickeln. Gleichzeitig, würde ich sagen, sieht man aber auch an linker Hand wieder, wie abgegrenzt das halt sich vorgestellt wird und sehr holzschnittartig. Die Verhältnisse unterwerfen die Subjekte unterwerfen dann sich selbst irgendwie, um an den Verhältnissen teilhaben zu können. Und erst als nachträgliche Folge davon, als Effekt, folgt dann die Unterwerfung von anderen und Aggression und Gewalt und so weiter und so fort. Das heißt, das Subjekt trägt lediglich so eine nach innen gegangene Gewalt wieder nach außen, ist die Konstruktion. Und an so einer Stelle sollte feministische Kritik meiner Meinung nach eher skeptisch werden, wenn so eine relative Autonomie einfach so behauptet wird. Und gerade die bekannte feministische Psychoanalytikerin und Adorno-Schülerin Jessica Benjamin, die hat schon in den 80er Jahren auch schon der alten kritischen Theorie das vorgeworfen, dass die dieses Problem immer hat bei ihrem Subjektbegriff. Es wird zwar schon als Ergebnis von Gewalt und Zurichtung gedacht, aber es steht dabei eigentlich immer für sich. Und die einzige Differenz, die man sich eigentlich immer anguckt, ist Gesellschaft und Individuum, Allgemeines und Einzelnes. Und sie sagt aber, das entspricht einfach überhaupt nicht der Realität, wie sich Subjekte herausbilden, weil die bilden sich vor allem auch in der geschlechtlichen Arbeitsteilung heraus. Das heißt, in Beziehungen, die auch einfach im Privaten stattfinden. Und das muss man sich eigentlich auch nochmal angucken, wie sozusagen die Beziehungsebene und die Geschlechterebene darin aussieht, weil Leute eben nicht einfach als abgegrenzt und für sich stehend sozusagen auf die Welt kommen. Das heißt, diese Abgegrenztheit ist selbst eigentlich erklärungsbedürftig und zeigt sich, wenn man sich das genauer ansieht, denke ich, als noch viel relevanterer Ursprung von Misogynie und männlicher Gewalt. Und deswegen würde ich sagen, so eine materialistische Kritik an Männlichkeit kommt eben nicht aus, ohne die Logik des bürgerlichen Subjekts auch nochmal sehr konkret auf so dieser Subjektgenese nachzuvollziehen. Also so psychoanalytisch von diesem, wie wird man eigentlich Subjekt ganz individuell auch in diesen Verhältnissen. Und dafür ist es dann gar nicht mehr so günstig, sich ständig an diesen materiellen Notwendigkeiten lang zu hangeln. Also diese Argumente zu machen, die ich jetzt selbst auch den Abend über gemacht habe von, naja, das müssen die auch machen, um in diesen Verhältnissen überleben zu können. Weil sonst hat man dann am Ende so eine ganz komische Erklärung von, naja, das ist halt so. Also die Subjekte werden halt so ausgestanzt sozusagen so von der Gesellschaft. Und die machen halt das, was der gesellschaftliche Zweck ist. Gerade bei männlicher Gewalt sieht man das, glaube ich, dass das nicht aufgeht, weil männliche Gewalt dient zwar auch dem System, aber das ist nicht schon die ganze Systematik von männlicher Gewalt. Christine Kirchhoff, das ist eine Psychoanalytikerin, hat das mal auf einen anderen Zusammenhang, finde ich, ganz schön so zusammengefasst. Zitat, wenn Deutsche Deutschland lieben, mag dies für Staat und Kapital in vielerlei Hinsicht sehr funktional sein. Diese Funktionalität ist aber in den meisten Fällen bestenfalls eine Rationalisierung dessen, warum sie das tun. Also man muss nochmal auf einer anderen Ebene eigentlich nachvollziehen, warum lieben Deutsche Deutschland. Und das lässt sich nicht einfach nur damit erklären, dass das halt dem Staat nützt, dass das so ist. Irgendwie. Das ist so, aber das ist noch nicht der Grund dafür, sozusagen. Und deswegen muss man eben nochmal auf diese Beziehungsebene gehen und, denke ich, auch sich Psychoanalyse auch nochmal als Theorie und Kritik anschauen und eben nicht einfach nur beim Marxismus bleiben. Und das würde ich jetzt für euch gerne nochmal nachvollziehen, wie so die Genese da von Männlichkeit aussieht und was das auch sehr stark mit männlicher Gewalt einfach zu tun hat. Das fasse ich euch jetzt auch nochmal so ein bisschen zusammen und basiert aber hauptsächlich auf diesen Arbeiten von Jessica Benjamin. Die hat vor allem so ein Buch geschrieben, Die Fesseln der Liebe. Und von so einem deutschen Sozialpsychologen, der heißt Rolf Pohl, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Feindbild Frau, wo er sich auch sehr ausführlich damit beschäftigt. Weil psychoanalytisch betrachtet kann man nämlich schon auch davon reden, dass Männer ein männliches Souveränitätsphantasma entwickeln und dass das auf jeden Fall vermittelt mit dem notwendigen Schein der bürgerlichen Autonomie. Aber das ist nicht genau das Gleiche. Man kann die auch nicht eins zu eins einfach auseinander ableiten. Das ist das Argument. Aber auch auf der Ebene zeigt sich männliche Selbstbestimmung als Souveränität, als eine aggressive Verleugnung der eigenen Verwiesenheit auf andere, aber diesmal eben schon in den ganz grundlegenden psychosexuellen Konstitutionen, in den ganz grundlegenden ersten, schon allerersten Beziehungen, die man zu anderen Menschen eingeht und die dann im Rest des Lebens ständig so umgearbeitet werden. Also wo Männer eben halt anfangen zu verleugnen, dass sie von anderen abhängig sind, besonders dann, wenn diese anderen mit der Weiblichkeit identifiziert werden, die man ja auf keinen Fall sein will. Um Mann zu sein, darf man nicht weiblich sein. Deswegen wird gerade die Beziehung zu Weiblichkeit und zu Menschen, die man für weiblich hält, besonders verleugnet. Und Jessica Benjamin sagt, das geht nicht. Kein Mensch ist einfach unabhängig, sondern wir sind immer unabhängig gemeinsam. Also es muss Menschen geben, die uns unsere Unabhängigkeit ermöglichen. Und das wird aber sozusagen verleugnet und aufgespalten in Männlichkeit. Die eigene Abhängigkeit soll eben zum Verschwinden gebracht werden, indem andere als Gegenüber negiert werden, beziehungsweise die Beziehungen zu anderen so gestaltet werden, dass diese nicht als eigenständige Subjekte vorkommen können, die eigene Bedürfnisse und Anliegen und so weiter formulieren können. Und das ist ein Zustand, der notfalls, in Anführungszeichen, auch mit Kontrolle und Gewalt und Unterwerfung eben hergestellt wird. Die geschlechtliche Arbeitsteilung, das heißt, dass Frauen eigentlich diese Sorgearbeitsrolle haben, und Männern so ihre Subjektivität da ermöglichen und dass das so als unsichtbare Selbstverständlichkeit erscheint, das hat darin so eine ambivalente Doppelrolle. Weil auf der einen Seite hilft das Männern tatsächlich dabei, dass die ihr Souveränitätsphantasma verwirklichen können in dieser Gesellschaft. Also dass die wirklich das Gefühl haben können, ich stehe hier für mich, ich kann alleine in die Welt gehen, Klammer auf, weil ich habe eine Frau, die mir sozusagen immer den Rücken frei hält und meine Wäsche wäscht irgendwie, weil ich das selber nicht kann. Und andererseits ist die geschlechtliche Arbeitsteilung aber halt immer auch eine schmerzhafte Erinnerung für Männer daran, dass sie in ihrer Unabhängigkeit extrem abhängig sind eigentlich von anderen, eben halt gerade von Frauen in der Regel. Und das ist halt die Pointe von Benjamin und Pohl, dass sozusagen männliche Wünsche nach Nähe, Zuneigung und Geborgenheit verschmelzen mit einem Bedürfnis nach Kontrolle und Unterwerfung von eben von vor allem Weiblichkeit. Und das habt ihr vielleicht schon mal gehört, irgendwie den Phallus, also was so psychoanalytisch für sozusagen die männliche Macht steht. Und man kann eben sagen, dieses männliche Souveränitätsphantasma, jetzt psychoanalytisch gesprochen, steht für die Identifikation mit phallischer Macht, weil der Phallus eben steht für Autonomie ohne Abhängigkeit, aktive Gestaltung ohne passive Hingabe und aggressive Selbstbehauptung ohne hinnehmende Selbstsorge. Und diesen Anspruch auf den Phallus tragen diese Verhältnisse eben nur an Menschen heran, die einen Penis haben. Das Versprechen auf patriarchale Macht des Phallus wird auch am Vorhandensein des Penis eben festgemacht. Alle anderen sollen Frauen werden bei den Menschen, wo das Geschlechtsorgan nicht eindeutig eine Vulva ist, aber es auch nicht für den Penis ausreicht, notfalls auch per chirurgischen Eingriff. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das ist erst seit ganz kurzem so, dass intersexuelle Babys nicht mehr zwangsoperiert werden in Deutschland. Das ist sehr, sehr lange gängige Praxis gewesen. Das ist immer die Logik. Also man hat geguckt, reicht es für einen Penis und wenn nicht, dann Frau. Also so ist die Logik, wo man das, glaube ich, so ganz gut sieht. Männer, die trans sind, werden deshalb meist verkannt und gehasst, weil sie nach der patriarchalen Erwartung halt überhaupt keine Männer sein sollen. Während halt Transfrauen vor allem gehasst werden in diesen Verhältnissen, weil die halt der wandelnde Beweis dafür sind, dass einen Penis haben einen nicht garantiert und automatisch zu einem Mann macht. Also dass es einfach keinen notwendigen Zusammenhang dazwischen gibt, zwischen diesem Körperteil und Mannsein und patriarchaler Macht, sondern dass die Subjekte da schon auch irgendeinen Schritt mitmachen müssen. Also da muss es schon dieses Moment von Identifikation auch geben. So, wir bleiben jetzt aber beim Normalfall, also beim, was der patriarchalen Norm entspricht und was sozusagen auch die empirische Normalität ist, nämlich dass gesellschaftliche Erwartungen und Identifikation des Subjekts zusammenfallen, also Cis-Männer entstehen. Sie sollen den Phallus mit ihrem Penis haben, also sie besitzen den einfach, die haben diesen männlichen Souveränitätsanspruch, die sind der, er. Der Phallus soll den Anspruch auf männliche Identität und Vormacht garantieren und die ihm gegenüber minderwertige Weiblichkeit ausschließen. Und ich denke, Freuds viel diskutierter Penisneid sollte man als Phallusneid eigentlich verstehen, weil es eben nicht um die realen Eigenschaften von dem Körperteil geht, sondern um die phallische Macht, die ihm zugeschrieben wird und mit der sich die Leute dann halt in ihrem geschlechtlichen Werden identifizieren. Und eine zentrale Erkenntnis daraus, aber dass Phallus und Penis halt bei Cis-Männern zusammenfallen, ist, dass das männliche Souveränitätsphantasma in den meisten Fällen immer schon geschlechtlich verkörpert ist und auch eine genuine sexuelle Dimension bekommt, weil der Phallus kulturell auch sozusagen die Aufgabe bekommt, die Widersprüche der Männlichkeit projektiv zu beseitigen. Also was nichts anderes heißt, als dass Weiblichkeit für die eigene Souveränität irgendwie unterworfen werden muss. Das heißt, der Phallus kriegt sozusagen die Aufgabe, Weiblichkeit gleichzeitig auszuschließen und sich dann aber auch wieder anzueignen, was sich eben in der Heterosexualität, was ja auch nach wie vor die Normsexualität ist in diesen Verhältnissen, idealtypisch auch ausdrückt. Dort wird der männliche Autonomie-Abhängigkeitskonflikt eben aufgelöst, indem eine verschmelzende Versöhnung mit Weiblichkeit begehrt wird, indem sie sich gleichzeitig auf eine dominante Art und Weise sozusagen genommen wird, damit sie sozusagen der männlichen Souveränität in diesem Akt der Verschmelzung trotzdem nicht gefährlich werden kann. Gleichzeitig ist aber auch dieses heterosexuelle Begehren nicht widerspruchsfrei. Das ist ja trotzdem eine reale Bindung. Also Sexualität bindet an die, mit denen man Sexualität leben will oder die man da begehrt, was in der Heterosexualität ja bedeutet, man begehrt Weiblichkeit. Und dann hat Sexualität noch sozusagen dieses störende Detail, das nie mit kompletter Kontrolle und Selbstbestimmung zu haben ist. Also Sexualität ist immer auch was, was Leute einnimmt und betrifft und deshalb auch schon immer so diesen Anspruch auf vollkommene Kontrolle und Souveränität verrät. Also das weiblich identifizierte Andere in der männlichen Heterosexualität ist schon deshalb schon immer eine ständige Bedrohung für das männliche Subjekt und haltet auch für das männliche Subjekt immer eine unheimliche Macht, weil es Begehren auslöst. Weil auch das ist sozusagen kriseninduzierend. Und das löst halt sehr ambivalente Gefühle in Männern aus. Das ist so ein Hauptargument von Rolf Pohl, die sie aber in der Regel gar nicht mehr bewusst empfinden und als Teil ihrer selbst erleben. Stattdessen werden die in der Regel eher sehr tief verdrängt, innerlich abgespalten und dann meistens als Projektion vor allem Frauen in die Schuhe geschoben. Das heißt, die Hüterinnen der eigenen Subjektivität werden dann plötzlich zu einer ständigen potenziellen Bedrohung, die einen verraten, verfolgen und verkaufen können. Und die nun projektive Angst, dass die eigene Männlichkeit und die eigene Sexualität eben von Weiblichkeit bösartig kontrolliert wird, schlägt dann sozusagen in den besonders starken Wunsch bei Männern um, Weiblichkeit selbst sexuell vor allem unterwerfen zu können. Dominanz gegenüber Weiblichkeit wird so nicht nur zu einer Bedingung für die Befriedigung der eigenen sexuellen Lust, sondern eine Quelle dieser sexuellen Lust selbst. Gefühle und Willen des weiblich Identifizierten gegenüber werden dabei tendenziell ausgeblendet bzw. missachtet oder eben gleich aktiv gebrochen, um das bedrohte männliche Souveränitätsphantasma in seiner phallischen Exekution durchsetzen zu können. Rolf Pohl, der spitzt das auf diesen Satz zu, Männer hassen Frauen für das Begehren, das sie in ihnen auslösen. Und er sieht diese grundsätzliche Ambivalenz als zutiefsten Grund für männliche Gewalt und diese Ambivalenz aber auch als einen Grund, warum sich Männer dabei selten als Täter empfinden, sondern sogar dann eher noch so anfangen rumzuopfern, weil die sich eher als so Betroffene ihrer eigenen Widersprüche sehen. Dass Männer dann immer so, sie sind eigentlich ganz tragische Gestalten und da ist ihnen irgendwas passiert. Das ist ja ganz oft die Subjektivität von Tätern, dass sie sich so selbst passivieren. Und ich finde, Rolf Pohl kann ganz gut zeigen, warum die das so empfinden. Also das ist nicht einfach nur eine Lüge. Das ist schon auch eine Lüge, also das ist falsches Bewusstsein, aber das ist nicht nur eine Lüge. Das ist nicht einfach eine bewusste Täuschung, das ist die Pointe. Und wenn ich das jetzt nochmal so zusammenbringen darf, auf jetzt so einer materialistisch-funktionalen Ebene ist patriarchale Gewalt in diesen Verhältnissen notwendig. Das ist ja auch in der Ankündigung nochmal gesagt worden, weil sie eben eine Form von Kontrolle, Bestrafung und Abschreckung darstellt, die dazu dient, Menschen auf ihrem Platz in der geschlechtlichen Hierarchie und in der geschlechtlichen Arbeitsteilung zu verweisen. Homosexuelle und transgeschlechtliche Menschen werden hier vor allem als so Verräterinnen verfolgt, als so negative Verräterinnen, während eben Frauen vor allem in ihrer positiv angedachten Rolle als so Sorgesubjekte gehalten werden sollen. Im kapitalistischen Patriarchat gehören Frauen deshalb nicht sich selbst, was ja so die erste Bestimmung des Subjekts irgendwie wäre, sondern sie werden eher zu einem prinzipiellen Allgemeingut für Männer und den Staat, die ihren Willen vor allem dann gegen Frauen durchsetzen, wenn es die Kontrolle und Aneignung ihrer Körper und damit halt immer auch ihrer Sexualität betrifft. Und ich hoffe, ich habe jetzt nochmal gezeigt, dass sich auf der Ebene der Subjektlogik psychoanalytisch das ganz ähnlich zeigt, ohne dass man es aber so plump auseinander ableitet. Das heißt, wenn man es jetzt nochmal abgleicht mit dieser Subjektkritik von Koschka-Linke, dann muss man sagen, ja, Männer unterwerfen Frauen auch als negative Konsequenz ihrer eigenen Zurichtungen. Aber gegen Koschka-Linke Hand und ganz allgemein, muss man mit aller Vorsicht sagen, ganz allgemein gegen die feministische Subjektkritik, muss man einwenden, Männer unterwerfen Frauen auch und sogar vor allem auch als eine ganz positive, notwendige Voraussetzung ihrer eigenen Subjektkonstitution. Also das gehört einfach dazu. In ihren Beziehungen, in ihrer Liebe, in ihrer Sexualität tun sie das, um Männer zu sein, um Männer bleiben zu können, um sich männlich fühlen zu können. Und damit komme ich jetzt endlich zum Fazit. Nochmal mit unserer Grundfrage, was und wen meint die Kritik an Männlichkeit? Die Herrschaft des kapitalistischen Patriarchats ist auch abstrakt und versachlicht, weswegen konkrete Hetero-Cis-Männer und ihr Verhalten nicht schon das ganze Problem sind. Dennoch sind die Einzelnen nicht einfach nur Charaktermasken von patriarchalen Funktionen, sondern eben halt mit dem Patriarchat identifizierte und an ihnen gebildete Subjekte. Vor allem das, was ich euch versucht habe, so plausibel zu machen. Deshalb stellt sich das Patriarchat in seiner heutigen Form auch immer wieder als Herrschaft der Männlichkeit her, die sich vor allem auch bei heterosexuellen Cis-Männern verkörpert und ihren Männerbünden in so den gesellschaftlichen Zentren der Macht, aber eben auch so in den allgemeinen Bedingungen von Subjektivität. Und ich denke, eine materialistische Kritik an Männlichkeit muss sozusagen festhalten, es gibt keine menschengerechte Ausbeutung und es kann auch keine menschengerechte Männlichkeit geben. Was es höchstens gibt, ist eine historisch-materialistische Vermittlung von Körpern, von Begehren, von der Reproduktion der Gattung. Und was es gibt, ist eine Jahrtausend Jahre alte Arbeitsteilung, die halt verschiedene Geschlechter, vor allem halt die reproduktiven zwei, also Cis-Frauen und Cis-Männer, unter der Herrschaft des männlichen Prinzips so hierarchisch anordnet. Und diese Ordnung erscheint eben in der Moderne, also im Kapitalismus, eben in den allgemeinen Bestimmungen von Subjektivität, in diesem Verhältnis von so zweiter Natur und dritter Natur. Und Verhältnisse, die sich von dieser Herrschaft befreit hätten, bräuchten meiner Ansicht nach deswegen keine emanzipatorische Antwort auf die Männerfrage, weil sich ihnen diese Männerfrage gar nicht mehr stellen würde. Bis dahin, also bis man das geschafft hat, die ganze Scheiße abzuschaffen, hat man es aber mit Menschen zu tun, vor allem eben Männern und vor allem eben heterosexuellen Cis-Männern, die selbst bei subjektiver Ablehnung des Patriarchats in ganz tiefen, libidinösen, sozialen und ökonomischen Bindungen, Identifikationen und Abhängigkeiten von und mit Männlichkeit leben. Und diese Bindung muss man halt ernst nehmen, was eben heißt, es gibt kein Warten auf die Revolution oder Mackern bis zum Kommunismus oder so, weil Männlichkeitskritik eben die alltägliche männliche Dominanz und Gewalt und die aktive Rolle, die Männer darin auch einnehmen, nicht einfach irgendwie einem revolutionären Ziel unterordnen kann, gerade weil es auf die Aufhebung des Patriarchats zielt. Praktisch bedeutet das meiner Meinung nach, dass die Kritik von aktuell gelebter Männlichkeit auch und besonders innerhalb der Linken nötig ist. Und das ist aber nicht der Ersatz oder so oder die männliche Version des feministischen Kampfes um Emanzipation, sondern das wäre meiner Meinung nach lediglich die Voraussetzung dafür, den gemeinsam solidarisch kämpfen zu können. Und das wäre aber wiederum angesichts des aktuellen Elends von linksmännlicher Dominanz irgendwie auch und so von profeministischer Praxis schon verdammt viel. Und damit bin ich erstmal fertig. Danke, dass ihr zugehört habt.